in der S-Bahn aufgefallen. Dein flackernder Blick, der irrte hin und her. Dein blasses Gesicht, die Schatten unter den Augen. Vergesse ich bestimmt nie mehr, wenn's zum Regenbogen geht. Auf dieser Welt, wenn's zum Regenbogen geht.